Доброе утро. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Eins, zwei, drei. Noch ein bisschen lauter, bisschen. Чуть-чуть громче на сцене. Noch lauter, bitte. Какие вы все красивые. Es schaut alles so schön aus. Все с такими белыми масками. Alle habt ihr diese weißen Masken an. Надеюсь, что скоро эта пантомима закончится. Ich hoffe, dass diese Pantomime bald vorbei ist. На служениях, да? Bei den Gottesdiensten. Но и так хорошо. Aber es ist auch so gut. Как классно, аллилуйя. Es ist klasse, Halleluja. Можно чуть-чуть внизу сзади проветрить, если можно. У нас сейчас начинается новая предикт-рая. Новая... Wir beginnen jetzt mit neuer Predigtreihe. Да, старая закончилась. Die alte Predigtserie ist vorbei. Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Но надежда не закончилась. Aber die Hoffnung ist nicht zu Ende, die ist nicht vorbei. Классная была серия. Es war eine tolle Predigtserie. И она есть на YouTube, к нашему счастью. Und die ist zu unserem Glück auf YouTube. Также начинается вот эта вот очень-очень интересная, я верю, очень важная серия. Und jetzt beginnen wir mit einer, ich glaube, sehr interessanten und wichtigen Predigtserie. Скажи, если можешь. Sag, wenn du kannst. То, что здесь написано. Das, was hier geschrieben steht. Давай, так, раз, два, три. Lass, mach mal so eins, aus, zwei. Nochmal, eins, zwei, раз. Аузавель. Ну, почти получилось. Fast geklappt. Избран. Auserwählt. Избран. Auserwählt. Здесь речь идет об избрании. Hier ist die Rede über die Auserwählung. Ага. И Библия говорит очень много об избранных. Und die Bibel sagt sehr viel über die Auserwählte. И здесь также есть много каши в головах у людей. Und es gibt sehr viel Brei in den Köpfen von Menschen, Brei, was dieses, да, Thema anbetrifft. Да. И мы будем говорить, как оно практически работает. Und wir werden davon reden, wie es praktisch funktioniert. Меньше теории, больше практики. Вы Weniger согласны? Theorie, mehr Praxis. Stimmt ihr mir zu? Я не понял, у вас руки есть? Verstehe nicht. Habt ihr Hände? Вот, это уже лучше было. Das schaut schon besser aus. И мы будем говорить, как применить его в жизни. Und wir werden davon reden, wie man das anwendet im Leben. И чем избрание отличается от прочих людей? Und was unterscheidet die Auserwählten von den übrigen Menschen? Да, это привилегия, которая у нас есть. Das ist die Privileg, was wir haben. Но ей нужно еще уметь воспользоваться. Aber man muss auch wissen, wie man das anwendet. И я не хочу уходить в теорию. Ich will nicht in die Theorie mich vertiefen. Это было бы тоже очень интересно, уверен. Das wäre auch sehr interessant, da bin ich mir sicher. Это было бы очень умно. Das wäre sehr klug. И потом вы бы на ячейках долго бы дискутировали. Und dann hättet ihr in den kleinen Gruppen sehr lange darüber diskutiert. О том, есть ли у человека свободная воля. Darüber, ob der Mensch einen freien Willen hat oder nicht. Или же это все-таки действительно предназначение от Бога. Oder ist es tatsächlich eine Bestimmung von Gott? Есть учение целое о предестинации. Es gibt ganze Lehren über die Bestimmungen. Selbstbestimmung. Nein, Bestimmung. Есть даже doppelte Prädestination. Es gibt sogar doppelte Bestimmung. Но это теории. Aber das sind alles Theorien. А я уверен, что меня и лично тебя это тоже не интересует. Aber ich bin mir sicher, dass es dich und mich persönlich nicht interessiert. Я думаю, что люди, которые любят заниматься вот этими теориями. Ich denke, die Menschen, die es sehr gerne machen und diese Theorien sich aneignen. На самом деле очень мало в практике имеют то, что они говорят. Tatsächlich zeigt sich viel, also weniger das in der Praxis bei ihnen. Но Библия говорит нам, давайте заниматься практическими вещами. Aber die Bibel spricht davon, dass wir praktische Dinge tun sollen. И Павел говорит, убегайте от пустословов. Und der Paulus sagt, ihr sollt von den leeren Gerede weglaufen. Есть люди, которые любят дискутировать. Es gibt Leute, die es lieben zu diskutieren. И умничать. Und sich so stellen, als ob sie besser wissen als andere. Это пустословы. Und das ist leeres Gerede. Они любят болтать. Sie lieben nur zu plappern. Что правильно. Was richtig ist. Что неправильно. Was falsch ist. Какая церковь правильная. Welche Gemeinde gut Какая ist, richtige. Какая церковь неправильная. Und welche falsch ist. Я думаю так, что правильный христианин. Ich denke, ein richtiger Christ. Это не тот, кто цитирует Библию всегда. Das ist nicht derjenige, der immer die Bibel zitiert. Это не тот, кто красиво молится. Das ist nicht derjenige, der schön betet. Не тот, кто говорит классно. Der gut reden kann. Нет, не этот. Nein, nein. И даже не тот, у которого тысячи просмотров в YouTube. Sogar nicht derjenige, der viele Likes hat auf YouTube oder den man geschaut hat. Правильно живет. Sondern derjenige, der richtig lebt. А неправильно говорит. Und nicht richtig redet. Которого много плода. Der viel Früchte hat in seinem Leben. Что говорить можно много. Denn man kann von vielen Dingen reden. И даже правильно. Und sogar richtig reden. И попасть в ад. Und trotzdem in die Hölle gelangen. Представляешь? Stell dir vor. А можно говорить неправильно. Und man kann falsch reden. И попасть в рай. Und in den Himmel kommen. Ух ты. Wow. Потому что он делал правильно. Weil er richtig gehandelt hat. И тот, кто делает правильно, всегда прав. Und derjenige, der immer richtig was macht, der hat Amen. Immer recht. Amen. Я уверен, что на Божьем суде. Ich bin mir sicher, dass auf Gericht Gottes. У нас будет шок. Werden wir einen Schock bekommen. Это будет шок, потому что мы видим, кого Бог будет осуждать. Wir werden schockiert sein, denn wir werden sehen, wenn Gott verurteilen wird. А кого Бог будет оправдывать. Und wen er gerecht, rechtfertigen wird. Как он будет награждать людей. Wie er die Menschen belohnen wird. Это будет шок. Das wird ein Schock für uns sein. Я думаю, первый миллион лет мы будем ходить с открытыми ртами. Ich denke, die erste Million werden wir, also von der Zeit werden wir mit offenen Mündern rumlaufen. И ничего не сможем говорить. Und werden nichts sagen können. А второй миллион лет. Und den zweiten Million. У нас будет только одно слово. Die zweite Million von Zeit. Wir werden nur ein Wort in unserem Mund haben. Свят, свят, свят. Heilig, heilig, heilig. Свят, свят. Heilig. Обалдеть, какой святой Бог. Вау, was für, wie Gott heilig ist. Amen. Amen. Мне так кажется. Ich denke mir so. И мы посмотрим и говорим, Бог, да этот же человек такую глупость говорил. Und wir werden uns so denken, Gott, dieser Mensch hat so einen Schwachsinn geredet. А ты его в рай отправил. Und du hast ihn in den Himmel geschickt. Да, Бог скажет. Ja, und Gott wird antworten. Может быть, он и глупости говорил. Vielleicht hat er manchmal Blödsinn geredet. Может, даже это была женщина. Vielleicht ist es sogar eine Frau gewesen. Которая говорила. Die geredet hat. А в Библии написано, жены в церквях да молчат. Aber in der Bibel steht, die Ehefrauen sollen in den Gemeinden schweigen. И Бог скажет, какой ты умный, цитируешь Библию, а я и забыл. Und Gott wird antworten, oh, du bist so klug, dass du die Bibel zitierst, ich habe schon beinahe vergessen. А зато она детей родила. Dafür hat sie Kinder geboren. И воспитала их христианами. Und hat sie zu Christen erzogen. Она говорила, потому что мужики не брали ответственность. Sie hat geredet, weil die Männer die Verantwortung nicht übernommen haben. Зато теперь у нее огромная награда. Dafür hat sie jetzt eine Riesenbelohnung. А у тебя ничего нет. Und du hast gar nichts. Эй, знаешь, у Бога есть свои критерии. Weißt du, Gott hat seine eigenen Kriterien. Как судить по людям. Wie er Menschen richtet. Ты можешь сказать, а этот же говорил всегда все правильно по Библии. Und du kannst dann sagen, der hat doch immer alles nach der Bibel richtig gesagt. А сейчас в аду. Und jetzt ist er in der Hölle. Господи. Herr. Ты о чем вообще думаешь? Was hast du überhaupt für Gedanken? Бог скажет. Und Gott wird antworten. А я ему говорил. Ich habe zu ihm gesagt. Немногие делайтесь учителями. Nicht alle sollen Lehrer werden. Потому что они подвергнутся большему осуждению. Denn sie werden strenger gerichtet als alle anderen. Читал такое в Библии, да? Hast du das in der Bibel schon gelesen? Поэтому не стоит спешить говорить. Deswegen soll man sich nicht zu schnell beeilen, etwas zu sagen. Они подвергнутся большему осуждению. Sondern sie werden eine größere Verurteilung haben. Друзья, бегите от всех споров. Meine Freunde, rennt von allen Diskussionen weg. Да, хорошее слово, дискуссия. Diskussion ist ein gutes Wort. Но это не для нас. Aber das ist nicht für uns. Конечно, мы разговариваем, мы общаемся. Natürlich reden wir miteinander, wir kommunizieren miteinander. Но не вот эти умничания. Aber nicht diese Besserwisserei. Тогда закрывай рот всем болтунам. Амен. Dann mach den Mund den allen Schwätzer zu. Всегда смотрите на жизнь. Schaut immer auf das Leben. Если ты видишь хорошие дела. Wenn du gute Werke siehst. Плоды. Gute Früchte siehst. Тогда можешь доверять словам. Dann kannst du auch deren Wörter auch vertrauen. А если ты не можешь видеть жизнь человека. Und wenn du das Leben des Menschen nicht sehen kannst. Не знаешь его дел. Du kennst seine Werke nicht. Относись осторожно к этим словам. Dann sei vorsichtig zu seinen Worten. Всегда. Immer. Итак, избран. Also auserwählt. Скажи. Sag mit mir auserwählt. По-немецки. Auser. На балконе скажите auserwählt. Малый зал, скажите, Аузервельт. Аузервельт, малый зал. Вы тоже там Аузервельт. Kleiner Saal sagt auch auserwählt. Amen. Давай включим Иоанна 17, глава 16 стих. Lass uns mal Johannes 17, 16 einschalten. Прочитай. Ok. Genau. Там все так просто, mm-hmm. коротко. Da ist alles so einfach und kurz. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Это молитва Иисуса Отцу. Das ist das Gebet von Jesus zum Vater. Он говорит, они не от мира. Er sagt, sie sind nicht von dieser Welt. Как и я. So wie ich. Не от мира. Nicht von dieser Welt. Что значит не от мира? Was heißt das nicht von dieser Welt? Иисус был не от мира. Jesus war nicht von dieser Welt. И никто не сомневается до сих пор, что он был не от мира. Und keiner zweifelt bis heute, dass er nicht von dieser Welt war. А что он был такой особенный? Wieso war er so besonders? Одежда у него была другая. Hat er eine andere Kleidung? Нет. Nein. Одевался как все. Der hat sich genauso angezogen wie die übrigen. Еда у него была другая. War das Essen bei ihm anders? Nein. Nein. Осел у него был другой. Hat er einen anderen Esel? Да нет, все было как у всех. Nein, es war alles wie bei den anderen. Но то, что он говорил. Aber das, was er gesprochen hat, это выдавало другое мышление. Das hat einen anderen, andere Denkweise hergegeben. Другое царство. Ein anderen, anderes Reich. И то, что он делал. Und das, was er getan hat, доказывало его слова. Bewies seine Worte. И доказывало, что есть другое царство. Und hat bewiesen, dass es ein anderes Reich gibt. Amen. Amen. И вот это ожидает Господь от нас. Und das erwartet der Herr von uns. Когда Он говорит, что вы не от мира, wenn er sagt, ihr seid nicht von dieser Welt, это не потому, что мы по-другому одеваемся, das ist nicht deswegen, weil wir uns anders anziehen sollen, с платками ходить, oder mit den Tüchern laufen sollen, и в юбках по колено, und mit den Röcken bis zum Knie, или говорим мы по-особенному, oder wir reden anders, да besonders. Нет, да нет, хотя Nein. многие христиане научились своему аллилуйя языку, wobei manche sich das angeeignet haben, нет, отличает нас от мира. Aber nicht das unterscheidet uns von dieser Welt. Наоборот, нормально надо говорить, правда? Sondern umgekehrt, man soll normal sprechen. И Иисус говорит, твое мышление. Und Jesus sagt, deine Denkweise. Наше мышление. Unsere Denkweise. Оно должно быть другое. Das muss anders sein. И я помню, как однажды. Ich kann mich erinnern, wo был eins, бедным студентом. Wo ich noch eins ein armer Student war. В Москве учился. In Moskau habe ich studiert. И, вы знаете, у нас в Советском Союзе, в России вообще. Ihr wisst, in Sowjetunion, in Russland, в каждом, überhaupt. В каждом подъезде. In jedem Gang. На входе сидели Hausgang, бабушки. Saßen beim Eingang Omas, also alte вот. Frauen. Да, бабушки, это были, это современный Google, das ist, Alexa и Википедия вместе взятые. Das war das ist moderne Google, Wikipedia, Alexa und Они все знали про всех. Die haben alles gewusst über jeden. Если ты что-то хотел узнать, надо было спросить у бабушек. Wenn du etwas erfahren wolltest, dann musstest du einfach nur diese alten Frauen fragen. Ага. И вот я проходил мимо них. Und so bin ich an denen vorbei. Каждый день. Jeden Tag vorbeigegangen. Я снимал комнату одной из бабушек. Denn ich habe bei einer der alten Frauen ein Wohnung bzw. ein Zimmer gemietet. Да. И я смотрел. Und ich habe geschaut, как они смотрят на меня. Wie sie mich beobachten. Я не понимал, думал просто, ну, бабушки сидят. Ich habe das nicht so verstanden. Ich meinte, das sind einfach nur die Omas, die da rumsitzen. Они сканировали каждого входящего. Die haben jeden gescannt, der reingekommen ist. И оказывается, меня тоже сканировали. Und mich haben sie auch gescannt. Да. И однажды они сказали моей тёще. Und eins haben sie meiner Schwiegermutter gesagt. Тёща, она жила рядом. Meine Schwiegermutter lebt in der Nähe. Они сказали, die haben gesagt, этот парень, dieser junge Mann, не от мира сего. Der ist nicht von dieser Welt. Я думаю, почему? Ich denke mir sowieso. Я с ними не, я им не проповедовал об Иисусе. Ich habe ihnen nicht über Jesus gepredigt. Одевался как бедный студент. Ich habe mich wie ein armer Student angezogen. По воздуху вроде бы не летал. Irgendwie bin ich nicht in der Luft geschwebt. Хотя возможно, потому что в то время я как раз влюбился. И... Obwohl das damals möglich war, weil genau zu dieser Zeit habe ich mich verliebt. Возможно, я уже и летал. Womöglich bin ich auch schon geflogen. Но сомневаюсь. Aber ich zweifle dran. Но что-то эти гениальные бабушки увидели. Aber etwas haben diesen geniale Omas gesehen in mir. Моя теща говорит, вот бы мне такой комплимент услышать. Говорит. Und meine Schwiegermutter sagt, oh, ich würde so gerne dieses Kompliment für mich haben. Но ты и я, мы не от мира на самом деле. Aber du und ich sind tatsächlich nicht von dieser Welt. Если Иисус так говорит. Wenn Jesus das sagt. Избранный. Auserwählt. Означает другой. Bedeutet anders. Другой. Bedeutet es anders. И другой, не странный другой. Und es bedeutet anders nicht, weil seltsam ist. Скажи, есть странные люди, да? Es gibt, sag mir, es gibt seltsame Menschen. И можно сказать, они другие, да. Man kann sagen, die sind anders. Но другой в плане. Aber ein anderer in dem Sinne. мышления. Der Denkweise. Der Denkweise. Здесь проявляется наша особенность. Hier zeigt sich unsere Besonderheit. А потом она скажется в поведении. Und dann zeigt sie da, sich dann in der Handlung. То есть другой человек начинается не с гардероба. Also kurz gesagt, ein anderer Mensch beginnt nicht von einem von einer anderen Garderobe. Amen. Amen. Не из-за других слов. Nicht mit den anderen Worten. Не из-за прически. Nicht wegen der Frisur. Не из-за татуировки. Nicht weil er eine Tattoo hat. Но он это вообще все дешевые попытки выделиться. Amen. Das sind eigentlich alle billige Kopien, um sich besonders zu machen. Другой человек. Aber ein anderer Mensch. Он другой в мышлении. Der ist anders in seiner Denkweise. А дурак, который будет одет в Versace, он все еще дурак в Versace. Ein Dummkopf, der Versace anhat, der wird auch immer noch in Versace-Klamotten ein Dummkopf sein. Amen. Дурак, который сидит в Maserati, он будет все еще дурак в Maserati. Ein Dummkopf, der in einem Maserati sitzt, der wird immer noch ein Dummkopf in Maserati sein. И поверь мне, что он там долго сидеть не будет. Und glaub mir, der wird dort nicht lange sitzen bleiben. Потому что деньги стремятся к уму. Denn das Geld, das strebt nach einem Verstand. Они боятся дураков. Sie haben Angst vor Dummköpfen. Деньги убегают от глупости. Das Geld rennt von den dummen Menschen weg. И они бегут всегда к умным людям. Und sie rennen immer zu den klugen Menschen. Итак, другой начинается изнутри. Also, ein anderer fängt von der inneren Einstellung an. Изнутри. Aus dem Inneren heraus. И вот здесь у нас огромный плюс. Und hier haben wir einen riesen Plus. У нас есть дух. Wir haben den Geist. Другой. Wir haben einen anderen Geist. Иной дух. Einen anderen Geist. Библия говорит об этом. Die Bibel spricht davon. Дух Святой. Den Heiligen Geist. Ибо дал нам Бог не духа боязни. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben. Amen. Amen. Дух силы. Sondern den Geist der Kraft. Любви. Der Liebe. И самообладания. Und Selbstbeherrschung oder Besonnenheit. Wow. Это бомба. Das ist eine Bombe. Дух другой. Ein anderen Geist. Вот это то, что человек из мира, он не может получить. Das ist das, was ein Mensch aus der Welt nicht bekommen kann. Вот так вот. Einfach so. Не может. Das funktioniert nicht. Приходит свыше. Es kommt von oben. Halleluja. Halleluja. Иисус говорит. Und Jesus sagt. Рожденный от плоти есть плоть. Derjenige, der vom Fleisch geboren ist, ist fleischlich. Всегда. Immer. Остается. Der bleibt immer. Плотским. Fleischlich. А рожденный от духа. Und derjenige, der aus Geist geboren ist, есть дух. Der ist geistlich. И вот der ist der Geist. Он говорит, должно вам родиться свыше. Und hier sagt er, ihr müsst von oben neu geboren sein. И вот здесь, друзья, появляется проблемка. Und hier, meine Freunde, kommt ein Problem. Дух Святой входит в дух человека. Der Heilige Geist kommt in den Geist des Menschen hinein. Но разум. Aber der Verstand. Остается пока еще старым. Bleibt immer noch der Alte. Hörst du? Наш дух рождается свыше. Unser Geist wird von neuem geboren. Но разум. Aber der Verstand. Скажи разум. Sag mit mir Verstand. Ум нужно обновлять тебе. Den Verstand musst du selbst ändern, also Нам. Erneuern. Amen. Amen. И вот здесь задачка сокрыта. Und hier ist eine Aufgabe versteckt. Потому что люди, которые не обновляют ум, denn die Menschen, die ihren Verstand nicht erneuern, они могут родиться свыше. Sie können von neuem geboren werden, но остаются плотскими. Aber bleiben fleischlich. Библия называет плотские христиане. Die Bibel nennt sie fleischliche Christen. А это люди, которые не вырастают в вере. Und das sind die Menschen, die im Glauben nicht wachsen. Плотские христиане. Das sind fleischliche Christen. Они занимаются все еще теми же делами. Sie machen immer noch dieselben Dinge. Играют все еще тупые какие-то компьютерные игры. Sie spielen immer noch irgendwelche dummen Computerspiele. Смотрят тупые сериалы. Oder irgendwelche Serienreihen schauen sie sich an. И не развиваются. Und entwickeln sich nicht weiter. И это возможно. Und das ist möglich. Представляешь? Stell dir vor. Нам все возможно. Uns ist alles möglich. Можно оставаться в этом. Man kann darin bleiben. А можно вырастать. Und man kann aber auch wachsen. И стать сильным духовно. Und geistlich stark werden. Твоя задача стать другим человеком. Deine Aufgabe ist, ein anderer Mensch zu werden. Другой человек. Der andere Mensch. Это начало с нового мышления. Das ist der Beginn mit einer neuen Denkweise. Другое мышление. Andere Denkweise. Давай 2 Коринфянам включим, 10 глава. Lass uns mal 1. Korinther vielleicht? 2. Korinther. 2. Korinther. 10, Vers 4 und 5. Апостол Павел сражается с чем-то здесь. Der Apostel Paulus kämpft hier mit jemand. Давай, oder, ihr setzt nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Божьего откровения есть враги. Für Gottes Offenbarung gibt es Feinde. Нового мышления есть враги. Für beim neuen Denkweise, bei der neuen gegen neue Denkweise gibt es враги. Feinde. Да. Их нужно победить. Und man muss sie besiegen. Взять в плен, здесь говорит Павел. Der Paulus sagt sie, man muss sie gefangen nehmen. Арестовать. Man muss sie verhaften. Взять под контроль. Man muss sie unter die Kontrolle nehmen. Первое, что нужно? Erstens, was brauchen wir? Понять, кто твой враг. Zu erkennen, wer ist dein Feind? Враг мышления. Der Feind deiner Denkweise. Кто это? Wer ist das? Первое, это куча ненужной информации. Das erste ist eine Menge von der unnötigen Information. Вокруг нас столько информации сегодня. Um uns herum ist so viel Information. И это наши враги. Und das sind unsere Feinde. Потому что все, что заполняет твой разум. Denn all das, was deinen Gedanken erfüllt, оно лишает тебя способности. Das nimmt dir die Fähigkeiten weg. Если это пустые знания. Wenn das leere, nichtige Informationen sind. Ненужные информации. Also nichtige Informationen. Не заполняют твой разум. Und sie erfüllen deinen Gedanken. И твой разум становится менее способный. Dann wird dein Verstand weniger fähig. Да, потому что твой разум имеет огромный потенциал. Denn dein Verstand hat ein Riesenpotenzial. Но как, чем ты его заполняешь? Aber es ist die Frage, mit was du ihn füllst. Это решает все. Das entscheidet alles. Лев Толстой был такой, он говорит, главное мысли. Es gab einen Leo Tolstoi, der sagte, die Gedanken. Главное это мысли. Das Wichtigste sind die Gedanken. С них все начинается. Mit denen fängt alles an. Здесь нужно работать с нашими мыслями. Und hier müssen wir mit unseren Gedanken arbeiten. Апостол Павел говорит. Апостол Павел sagt. Есть гордыня. Es gibt Stolz. Которая восстает против познания Божия. Die gegen das Erkenntnis Gottes sich erhebt. Это очень враг сильный. Das ist ein sehr, sehr starker Feind. Потому что гордый человек не способен принять откровение. Denn ein stolzer Mensch ist nicht fähig, eine Offenbarung zu empfangen. Никогда. Niemals. Он не станет духовным человеком. Er wird kein geistlicher Mensch werden. Это противоположности, гордость и познание. Denn das sind gegensätzliche Dinge, also erkennen der Wahrheit Gottes und der Stolz. Важно удалить любую гордыню. Deswegen ist es ganz wichtig, jeden Stolz zu entfernen. И занять позицию ученика. Und die Position von einem Jünger einzunehmen. Я учусь, Господи. Ich lerne, Herr. Говори со мной. Spreche mit mir. Это очень важно. Das ist sehr wichtig. Потому что хорошие мысли означают хорошую жизнь. Denn gute Gedanken bedeuten ein gutes Leben. Плохие мысли означают плохую жизнь. Schlechte Gedanken bedeuten schlechtes Leben. Нищие мысли означают нищую жизнь. Armselige Gedanken bedeuten armseliges Leben. Царственные мысли означают царственную жизнь. Königliche Gedanken bedeuten königliches Leben. Если нищему дать миллион сегодня. Wenn man einem armen Menschen eine Million gibt. Ой, он будет радоваться. О, er wird sich riesig freuen. Но я тебе гарантирую. Aber ich garantiere dir. Через несколько лет он опять будет нищий. Nach ein paar Jahren wird wieder arm sein. Обязательно. Unbedingt. А если у миллионера забрать миллион? Und wenn man einem Millionär eine Million wegnimmt. Self-made миллионер, тот, который сам это сделал. Also derjenige, der selbst eine Million verdient hat. Забери у него миллион. Nimm mal ihm diese Million weg. Через несколько лет он опять будет миллионер. Nach ein paar Jahren wird wieder ein Millionär sein. Потому что он знает, как это делать. Denn weiß, wie es funktioniert. Мышление. Mit seinem Gedanken. Давай включим 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Lass uns mal 1. Petrus 2,9 einschalten. Читай. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Потрясающий текст. Ein unglaublicher Text. Вы народ избранный. Ihr seid ein auserwähltes Volk. А дальше? Und weiter, königliche. Следующее слово. Das nächste Wort. Скажи громко. Sag laut. Какое? Was für eine? Какое? Царственное. Also, was sind wir für Priester? Königlich. Königlich. Это слово особенное. Das ist ein besonderes Wort. И Библия так много говорит о царях. Und die Bibel spricht so viel von den Königen. Представляешь, вот четыре книги о царях. Stell dir vor, vier Bücher handeln sich um die Könige. Первое царь, второе царь, третье, четвертое царь. Also erste Könige, zweite und so weiter. Ага. И четыре книги написаны царями. Und vier Bücher sind von den Königen auch geschrieben. Лично. Persönlich. Это были два самых славных царя. Das waren zwei besten Könige. В истории мировой литературы вообще. Überhaupt in der menschlichen Geschichte oder ja. Да. Это был царь Давид и Соломон. Das war der König David und der König Salomon. Отец и сын. Das ist der Vater und der Sohn. Я обожаю читать псалмы. Ich liebe die Psalmen zu lesen. Я обожаю притчи. Ich liebe die Sprüche. Экклесиаст. Ich liebe die Sprüche. Эй, это такая благодать читать это. Das ist so eine Gnade, die lesen zu können. Почему мы читаем это? Wieso lesen wir sie? Царь Давид. Der König David. Показывает свое мышление. Zeigt seine Denkweise. В псалмах. In den Psalmen. Он показывает свою веру. Er zeigt seinen Glauben. Свою силу. Seine Kraft. Я думаю, Боже, какая сила. Ich denke, Gott, was für eine Kraft. Я учусь у Давида. Ich lerne von David. Его вере. Seinem Glauben. Wow. Wow. Соломон, такая мудрость. Der Salomo, das ist so eine Weisheit. Такая мудрость. Das ist so eine Weisheit. И почему Бог нам это оставил? Und wieso hat uns Gott das hinterlassen? В сердце Библии. In dem Herz der Bibel. Чтобы мы учились у настоящих царей. Damit wir von den echten Königen lernen können. Это были реальные цари. Das waren tatsächliche Könige. Reale. Цари. Das waren Könige. С большой буквы. Angefangen mit dem großen Buchstaben. Однажды царица Савская пришла к царю Соломону. Eins kam eine Königin zum Salomo. Савская царица. Ich weiß nicht, wie das ist. Шеба. Сау? Aus Шеба. Aus Шеба. Шеба это сегодняшний Йемен. Шеба ist das heutige Jemen. Aus Arabien. Aus Arabien. Она была аравийская царица. Sie war dort eine Königin. И она пришла к царю Соломону. Und sie kam zu dem König Salomon. И она хотела показать, что она крутая царица. Und sie wollte zeigen, was für eine coole Königin sie ist. И она была крутая. Und sie war tatsächlich eine coole Königin. Она принесла с собой 120 талантов золота. Sie hat 120 Talente Gold mit sich mitgebracht. Библия не зря эти цифры напоминает. Die Bibel erinnert nicht umsonst an diese Zahlen. Ты можешь сегодня посчитать. Du kannst es heute mal nachzählen. Один еврейский талант. Ein hebräischer Talent. Это 44 килограмма. Das sind 44 Kilo. Она привезла с собой. Sie hat mit sich mitgebracht. 5 Tonnen. 5 Tonnen. Золота. Von Gold. 5 Tonnen. 5 Tonnen Gold. Ты понимаешь, что это в дамской сумочке не принести, да? Du verstehst, dass du das in deinem Damentäschchen nicht mitbringen kannst. То есть она создала логистику целую. Also sie hat eine logistische Arbeit dahinter gehabt. Один верблюд, знаете, сколько носит? Wisst ihr, wie viel Kilo ein Kamel tragen kann? Максимально. 400, Maximal? 400 килограмм. Maximal 400 Kilo. Все. Das war's. То есть она создала целую логистику. Das heißt, sie hat die ganze Logistik dahinter veranstaltet. И 5 тонн золота. Und 5 Tonnen von Gold. Это сегодня 170 миллионов долларов. Das sind heutzutage 170 Millionen Dollar. По сегодняшнему курсу. Nach unserem Kurs. Проверил. Ich habe das speziell durchgeprüft. И при этом она привезла еще кучу драгоценностей. Und dabei hat sie noch eine Menge von Schmuck und alles andere mitgebracht. Веселая царица. Eine lustige Königin. А сам царь Соломон. Aber selber der König Salomo. Получал 666 талантов золота в год. Bekam 666 Talente im Jahr. 666. 666 Talente. Она привезла 120. Und sie hat 120 mitgebracht. Шикарно, правда? Wahnsinn, nicht wahr? И вот она приехала к нему. Und so kam sie zu ihm. Чтобы учиться. Um von ihm zu lernen. И она стала смотреть дворец. Und sie hat angefangen, den Schloss, also das Schloss zu beobachten. Ой, так oder интересно durchzuschauen. Das war sehr interessant für sie. Но потом написано. Aber dann steht geschrieben. Она сделала что-то интересное. Sie hat etwas Interessantes gemacht. Это была хитрая дама. Das war eine kluge Dame. Она знала, что цари полируют фасад. Sie wusste, dass die Könige ihre Fassade polieren. Как всегда, wie immer, wie überall. Еле это не знать. Manche wissen das vielleicht nicht. Ей ли это не знать, она же царица. Ach so, sie müsste das ja eigentlich wissen, weil sie ja auch eine Königin ist. Что дворец всегда будет красивый. Dass das Schloss immer wunderschön aussieht. Поэтому она сказала. Deswegen hat sie gesagt. Коллега Соломон. Коллега Соломо. А покажите-ка мне. Zeigt mir mal bitte. Жилища ваших рабов. Die Wohnungen von euren Sklaven. Хочу посмотреть, как ich живут. Möchte mal schauen, wie sie so leben. Как живут ваши слуги. So wie eure Diener leben. И здесь скрыта большая мудрость. Und hier ist eine große Wahrheit versteckt. Что находится на заднем дворе? Was passiert in dem Hinterhof? У царя. Bei einem König. Это показывает. Das zeigt, настоящий он или нет. Ob er ein echter König ist oder nicht. Да. Здесь сокрыта мудрость. Hier ist eine Wahrheit versteckt. Моя тема называется вообще-то «Голый король». Mein Thema heißt eigentlich heute «Nackter König». «Nackter König», да. Да. Может, ты знаешь эту притчу о голом короле. Vielleicht kennst du dieses Gleichnis oder dieses Spruch über den nackten König. Знаете, да? Kennt ihr das? Кто знает? Wer kennt das? Не все знают. Nicht alle? Одна девочка, окей. Начнем сначала. Alles, lass uns mal von Anfang an. Король заказал erzählen. Своему портному. Ein König hat seinem Schneider bestellt. Ты мне должен сделать самый незнакомый, неизвестный такой необычный наряд. Du musst mir das unbekannteste, das ungewöhnlichste Kleidungsstück anfertigen. Портной понял, что он попал. Und der Schneider hat begriffen, der schafft das nicht. Потому что его обещали казнить, если он не сделает. Denn man hat ihm gesagt, wenn er das nicht schafft, dann wird er praktisch umgebracht. И он решил мудрую вещь. Und er hat eine weise Sache beschlossen. Он решил его одеть в невидимку. Er hat beschlossen, ihn in ein unsichtbares Kleidungsstück anzuziehen. Да. И договорился с придворными, чтобы они все аплодировали, когда. Und hat sich mit den Hofbeamten abgesprochen, dass sie alle praktisch klatschen, wenn der kommt. И так и произошло. Und so passierte das auch. Он его типа одел. Er hat ihn so ungefähr angezogen. Но король был голый. Aber der König war nackt. И он вышел, и все аплодировали. Und er ist rausgekommen und jeder hat geklatscht. Но одна девочка сказала. Aber ein kleines Mädchen hat gesagt. Она закричала: "А король-то голый!" Und dann hat sie geschrien: "Der König ist doch nackt!" И вот это вот история про короля голого. Und das ist die Geschichte über einen nackten Всегда König. Всегда найдется какая-то девочка, которая увидит. Es wird immer ein kleines Mädchen da sein. Кто есть кто? Die sagt, wer ist. Которая знает правду. Die Wahrheit kennt. Которая скажет эту правду нам. Die diese Wahrheit uns auch sagt. И вот Соломон, он показал свою мудрость. Und der Salomo hat seine Weisheit gezeigt. В том, как выглядели жилища его рабов. Indem wie die Wohnungen von seinen Sklaven, von seiner Dienerschaft ausgesehen haben. Его мудрости хватило не только на фасад. Seine Weisheit hat nicht nur für die Fassade gereicht. Но также и на жилища слуг. Sondern auch für die Wohnbehausungen von seinen Dienern. Yeah. И вот царица Савская идет. Und so geht die Königin von Sheba. Смотрит такая. Und schaut zu. Это здесь живет, наверное, министр финансов. Hier wohnt wahrscheinlich der Finanzminister. И слуги говорят. Und die Dienerschaft sagt. Нет, здесь живет помощник-дворник. Nein, hier lebt ein Helfer von demjenigen, der den Hof kehrt. Von Hofkehrer. И она была уже просто в шоке. Und sie war schon da schockiert. Написано, что она удерживалась сперва. Und es steht geschrieben, dass er sich erst einmal zurückgehalten hat. Она не хотела давать комплименты лишние. Sie wollte keine Komplimente einfach so Но geben. Она же тоже крутая царица. Aber sie ist doch auch eine coole Königin. Но здесь она не могла удерживаться. Aber hier konnte sie sich nicht mehr zurückhalten. И она заорала. Und sie schrie raus. Я не поняла. Ich verstehe nicht. Это комнаты слуг. Sind das die Räume von den Dienern? Да. Ja. И она была просто в шоке. Sie war einfach schockiert. Вот это и нужно нам сегодня. Und das brauchen wir auch heute. Не просто быть другими. Nicht nur einfach anders sein. А людьми, которые шокируют других людей. Sondern die Menschen, die andere Menschen schockieren. Мышление. Mit unserer Denkweise. И своим поведением. Und mit unserem Verhalten. В том хорошем смысле. In diesem guten Sinne. Что они будут видеть в тебе царя. Dass, wenn sie in dir diesen König sehen. Царицу. Oder eine Königin. Это особое мышление. Das ist eine besondere Denkweise. Не просто другой, потому что хороший. Nicht nur einfach gut, weil es einfach nicht nur einfach anders, weil es gut ist. Хороший это еще не то. Gut ist, sagt noch, hat noch gar nichts zu sagen. На могиле у многих христиан можно написать. Auf dem Grab von vielen Christen kann man draufschreiben. Не пил, не курил и в церковь входил. Er hat nicht geraucht, nicht getrunken und ging in die Gemeinde. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой хороший человек. Was für ein guter Mann. Не в этом смысл. Aber nicht darin ist der Sinn. Amen. Amen. Не в этом смысл. Nicht darin liegt der Sinn. Сделайся другим. Sondern werde zu einem anderen Menschen. Чтобы люди смотрели наверх. Dass die Menschen auf dich raufschauen. Не вот так хороший. Nicht nur einfach, du bist gut, sondern dass sie auf dich raufschauen. Er ist edelmütig. Er hat eine andere Denkweise. Hey, und das ist ein Mensch, der mit großen Buchstaben angesprochen wird. Хочет, Gott möchte, dass seine Leute zu Königen werden. Ich werde jetzt nicht Römer zitieren. Написано, dort steht geschrieben, dass diejenigen, die das Reichtum der Gnade empfangen haben, sie werden in ihrem Leben herrschen. Im Leben. Здесь. Hier. Царствовать. Hier werden sie herrschen. Не жить. Nicht nur einfach leben, царствовать. Sondern herrschen. Скажи, царствовать. Sag mit mir herrschen. Мне это нравится. Das gefällt mir. Тебе нравится? Gefällt es dir? Эй, это очень интересная вещь. Das ist sehr interessant. Быть царем. Ein König zu sein. В этой жизни. In diesem Leben. Царствовать над обстоятельствами. Über die Umstände zu herrschen. Царствовать над этими ситуациями в жизни. Über diese Situationen im Leben auch zu herrschen. И начинается это все с мудрости. Und das beginnt alles mit der Weisheit an. Другое мышление. Eine andere Denkweise. Это и есть задний двор твоей жизни. Das ist das, was der Hinterhof deines Lebens heißt. Как выглядит сегодня твой задний двор? Wie sieht heute dein Hinterhof aus? Мысли. Deine Gedanken. Я не спрашиваю, как выглядит твой Инстаграм. Ich frag dich nicht, wie dein Instagram-Account aussieht. Это твой фасад. Das ist deine Fassade. Я не спрашиваю, как Facebook выглядит. Ich frag dich nicht, wie dein Facebook-Account aussieht. Nein, это не надо. Nein, das brauche ich nicht. Хотя и там тоже порядок надо кому-то навести. Obwohl manche auch dort Ordnung bringen sollen. Но фасад мы обычно полируем. Aber normalerweise polieren wir unsere Fassade. Но что сзади двора? Aber was passiert im hinteren Hof? Мысли. Gedanken. Чувства. Gefühle. Это наш задний двор. Das ist unser Hinterhof. Это то жилище рабов. Das ist das sind die Wohnungen von den Sklaven oder von den Dienern. Они должны быть твоими слугами. Deine Gedanken müssen deine Diener sein. Слуги. Die müssen deine Diener sein. Какой твой бардак или там порядок? Вот, как hast du dort Chaos oder hast du dort Ordnung? Как твой чердак выглядит сегодня? Wie schaut dein Dachgeschoss aus? Когда ты последний раз там наводил порядок? Wann hast du das letzte Mal dort Ordnung gebracht? Мысли. In deine Gedanken. Чувства. Deine Gefühle. Это задний двор. Das ist dein Hinterhof. И там важен божественный порядок. Und dort ist wichtig, dass dort göttliche Ordnung herrscht. Потому что Бог говорит, denn Gott sagt, возлюби меня, du sollst mich lieben всем сердцем, mit all deinem Herzen и und всем, mit allen разумом, mit deinem Verstand. Разум. Mit deinem Verstand. Твое сердце должно быть чистое. Dein Herz muss rein sein. Но и твой разум. Aber auch dein Verstand должен быть чист. Muss auch rein sein. Твое другое. Und sauber. Das eine und das andere auch. И служить Богу можно и сердцем. Man kann Gott mit dem Herzen dienen. И разумом. Und auch mit dem Verstand. И там начинается благословение. Und dort fängt der Segen an. Нужно стоять на страже своего разума. Man muss seinen Verstand bewachen. Мысли, от них все начинается. Denn mit den Gedanken fängt alles an. Разум, источник благословения. Der Verstand, die Quelle des Segens. Или источник проклятия. Oder die Quelle des Fluches. Это источник мира. Ist das die Quelle des Friedens. Или источник страха. Oder die Quelle der Angst. Это все в разуме. Das ist alles in unserem Verstand. Что я сегодня мыслю? Was denke ich heute? Это решает все. Das entscheidet alles. Вся способность человека в уме. Die ganzen Fähigkeiten des Menschen sind im Verstand. Как насчет твоего шкафа? Wie schaut es in deinem Schrank aus? Не в зале, а вот там в спальне где-нибудь. Nicht in deinem Wohnzimmer, sondern in deinem Schlafzimmer. Это мудрость. Das ist die Weisheit. Навести порядок везде. Überall Ordnung zu bringen. Ты заметил, вот, может быть, кто-то был во дворцах. Hast du vielleicht gemerkt, wenn jemand von euch in einem Schloss mal gewesen war? Были во дворцах. Wart ihr schon mal in einem Schloss? Правда, я знаю, что вы были. Ja, ich weiß, dass einige von euch da waren. Так, там никогда нет хаоса. Dort gibt es nie Chaos. Там не бывает бардака. Dort gibt es keine Unordnung. Я помню, я зашел в один дворец. Ich kann mich erinnern, ich kam mal in ein Schloss hinein. Я как царица Савская. Und ich war wie die Königin aus Sheba. Я хотел посмотреть, где слуги жили. Ich wollte sehen, wo die Diener gewohnt haben. И они жили вообще между стен, представляете? Und weißt du, die haben sogar zwischen den Räumen gelebt. Ужас. Das ist schrecklich. Между стен жили. Also zwischen den Wänden haben sie gelebt. Как крысы. Wie die Ratten. Они должны были выходить из каких-то щелей. Sie mussten irgendwo aus irgendwelchen Öffnungen rausgehen. И служить своим царям. Und seinen Königen zu dienen. А, это не настоящие Соломоны. Das sind keine echten Salomos. Настоящий Соломон, он следит, чтобы у него в шкафах и везде был порядок. Ein echter Salomon, der schaut, dass er immer Ordnung hat, überall. В компьютере, чтобы был порядок. Im PC, im Schrank. Okay. Okay. Наведи порядок. Mache Ordnung. Это начало. Das ist der Beginn. Без этого нельзя стать царем. Ohne das kannst du kein König werden. Царь, он любит порядок. Ein König liebt Ordnung. Чистоту. Sauberkeit. У него нет хаоса. Er hat kein Chaos. Halleluja. Halleluja. Бог ненавидит хаос. Gott hasst Unordnung. Дьявол любит хаос. Aber der Teufel liebt Chaos. Помнишь, да? Kannst du dich erinnern? Земля была безвидна и пуста. Die Erde war wüst und leer. Пришел Дух Святой. Kam der Heilige Geist начал делить. Und fing an zu teilen. Тьма, свет. Finsternis und Licht. Правда? Nicht wahr? Вода, земля, суша. Das Wasser, Wasser und die Erde. Он стал делать порядок. Er fing an, Ordnung zu machen. Все поместил правильно. Und er hat alles an seine richtige Stelle gestellt. Гениально, правильно. Das war genial. Это есть царь. Das ist ein König. Знаешь, что Библия называет нашего Господа? Weißt du, die Bibel nennt unseren Herrn. Царь царей. Einen König der Könige. Царь-цари. Einen König der Könige. Когда я читаю Библию, wenn ich die Bibel lese, я вижу людей царей. Und sehe die Menschen, die Könige waren. Читаю Псалмы. Ich lese die Psalmen. Учусь у царя мыслить. Und lerne von einem König zu denken. Учусь у настоящего царя. Ich lerne von einem echten König. Это его личные слова. Wow. Das sind seine persönlichen Worte. Wow. Я учусь его вере. Ich lerne seinen Glauben. Когда читаю притчи, я учусь думать как царь. Wenn ich die Sprüche lese, dann lerne ich zu denken wie ein König. И я настоящий становлюсь царь. Und ich werde zu einem echten König dadurch. Мое мышление меняется. Weil meine Denkweise sich ja verändert. Оно уже необычное. Das ist nicht mehr gewöhnlich. Мне жалко людей, которые не читают Библию. Die Menschen tun mir leid, die Bibel nicht lesen. Я ее даже на ночь слушаю. Ich höre sie sogar auf die Nacht. Так классно. Das ist so klasse. Слушаешь? Вау. Du hörst und denkst dir, wow. И ты понимаешь, что это внедряется в тебя Божья программа. Du begreifst, dass Gott sein Programm in dich installiert wird. Царское мышление. Das königliche Denken. Входит в твои уши. Geht in deine Ohren hinein. Программирует твое сознание. Und programmiert dein Bewusstsein. Бомба. Bombe. Это Библия. Das ist die Bibel. Можно слушать все, что угодно на свете. Man kann vieles mögliche sich mal anhören. Это неплохо учиться. Das ist nicht schlecht zu lernen. Но не забывай главное. Aber vergesse nicht das Wichtigste. Amen. Amen. Это источник царского мышления. Das ist die Quelle von dem königlichen Denken. И ты каждое утро, я надеюсь, каждое утро и каждый день приходишь к царю царей. Ich hoffe, dass du jeden Morgen, jeden Tag zu dem König der Könige kommst. Dass du dich daran erinnerst, dass er der König der Könige ist. Und er hat sich nicht umsonst so genannt. Er hat sich nicht genannt, ich bin der König der Armseligen, sondern er ist der König der Könige. Da sind sie alle hier. Zari. Könige. Которые еще не поняли, что они цари. Die noch nicht begriffen haben, dass sie Könige sind. Но он царь цари. Aber er ist der König der Könige. Он призвал нас. Er hat uns berufen. Говорит, вы царственное священство. Er sagt, ihr seid das königliche Priestertum. В Откровении написано, он сделал нас царями. In der Offenbarung steht, er hat uns zur Königin gemacht. Первая глава Откровения. Der erste Kapitel von Offenbarung. Это шутка? Ist das ein Spaß oder ist das ein Witz? Nein. Написано, он сделал. Er hat gesagt, er hat aus uns gemacht. Уже сделал. Er hat bereits gemacht. То есть, если мы приобретаем правильное мышление, das bedeutet, wenn wir richtige Denkweise uns aneignen, то будешь иметь эту царскую позицию. Dann wirst du diese königliche Position haben. В жизни. In deinem Leben. И поверь мне, что царское мышление und glaub mir, das königliche Denken всегда притягивает к себе успех. Zieht immer zu sich den Erfolg an. Finanzen. In den Finanzen. Все притягивает. Es zieht alles an sich an. Царское мышление. Das königliche Denken. Halleluja. Halleluja. Сегодня есть цари тоже. Heute gibt es auch Könige. Знаешь, царь это не тот, кто сидит на троне с короной. Weißt du, das ist, der König ist nicht derjenige, der auf dem Thron sitzt mit einer Krone auf. Царь это прежде всего человек богатый мудростью. Ein König ist als allererstes ein Mensch, der voller Weisheit ist, der reich an Weisheit ist. Amen. Он щедрый. Er ist großzügig. Все цари нормальные, они щедрые. Also alle normale Könige sind großzügig. Поэтому царица Савская припёрлась с 5 тоннами золота. Deswegen hat sich ist die Königin von Sheba hat sich angeschleppt mit so vielen Tonnen Gold. А не с букетом цветов. Und nicht mit einem Blumenstrauß. Да? Ja? И цари, они также щедрые на прощение. Die Könige sind auch reich an Vergebung. Они легко прощают. Sie sind großzügig an Vergebung. Sie vergeben leicht. Легко. Leicht. Если тебе тяжело прощать, wenn es dir schwerfällt, jemanden zu vergeben, это признак нищеты. Dann ist das ein Anzeichen von Armseligkeit. Цари прощают. Weil Könige vergeben. Поэтому наш Бог так любит прощать. Deswegen liebt unser Gott so sehr zu vergeben. Halleluja. Halleluja. Он обожает прощать. Er liebt es zu vergeben. Когда люди хотят этого, просят прощения. Wenn die Menschen es wollen und um Vergebung bitten. Ты бы не простил, я бы не простил. Du würdest es nicht vergeben, ich würde es nicht vergeben. А Бог легко прощает. Aber Gott vergibt leicht. Иди радуйся жизни дальше. Geh und freu dich an deinem Leben weiter. Реши просто, хорошо. Und sündige in der Zukunft nicht ради mehr, okay? Тебя самого. Um deinetwillen sogar. И тогда все будет классно. Und dann wird alles gut laufen. Он щедрый. Er ist großzügig. Наш Бог самый щедрый. Unser Gott ist der großzügige. Он любит давать. Er liebt zu geben. Он царь царей. Er ist der König der Könige. Давайте мы встанем. Lass uns bitte aufstehen. Мы будем прославлять еще раз. Wir werden unseren Herrn noch mal preisen. Ну, будем хлопать, хорошо? Прославление пройдите вперед. Клатшен, первую песню можно? Kommt. Первую песню, если не сложно. Аллилуйя. Аллилуйя. Дорогой папочка. Lieber Papa. Спасибо тебе. Danke dir. Ты не просто наш папа. Du bist einfach unser Papa. Не просто наш папа. А, du bist nicht einfach unser Papa. Потому что ты царь царей. Denn du bist der König der Könige. И я учусь этому мышлению царского. Und ich lerne diesen königlichen, königliches Denken anzueignen. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Ты даешь ей мудрость. Du bist derjenige, der Weisheit schenkt. Каждому, кто хочет мудрости. Jeder, der Weisheit möchte. Ты обогащающий нас. Du bist derjenige, der uns bereichert. И ты хочешь, чтобы мы обогатились. Und du möchtest, dass wir bereichert werden. Обогатились твоей мудростью. Dass wir mit deiner Weisheit bereichert werden. Ты стал нищим ради нас, чтобы мы обогатились. Du bist arm für uns geworden, damit wir reich werden durch dich. Ты открылся нам, Господь. Du hast dich uns offenbart. Ты любишь нас. Du liebst uns, Herr. Ты сделал свой народ особенным. Du hast dein Volk zum besonderen Volk gemacht. Ты избрал его, Господь. Du hast ihn auserwählt. И сказал, что мы цари и священники. Und hast gesagt, dass wir Könige und dass wir Priester sind. Как велика твоя любовь, Господь, к нам. Wie groß ist deine Liebe zu uns, сказал, Herr. Что мы не от мира. Weil wir nicht zu dieser Welt gehören. Мы не от мира. Wir sind nicht von dieser Welt. Как и ты не от мира. Wie auch du nicht aus dieser Welt bist. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. За царское мышление. Für das königliche Denken. За новое откровение. Für die neue Offenbarung. За силу веры. Für die Kraft des Glaubens. Что ты дал непосредственно нам. Was du uns gegeben hast. Людям, верующим в тебя. Den Menschen, die an dich glauben. Людям, имеющим Библию. Menschen, die die Bibel besitzen. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Слава тебе. Alle Ehre sei dir, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ora basia de greja la handreas.